need you to stay. 1 Live Infos. Mit Benjamin Paris und Christina Wilkes um 14 Uhr. Neue Bestzeit beim Marathon. Kurden-Demo in Köln. Und das Wetter bringt wieder Schauer. Meilenstein. Ein Kenianer hat etwas geschafft, was vor ihm offiziell noch kein anderer geschafft hat. Er ist die Marathondistanz in unter 2 Stunden gelaufen, allerdings unter Laborbedingungen. Die Einzelheiten. 1 Stunde, 59 Minuten und 40 Sekunden. So lange hat Eliud Kipchoge für die gut 42 Kilometer gebraucht und den Weltrekord damit um knapp 2 Minuten geschlagen. Auch wenn der 34-Jährige damit einen Meilenstein geschafft hat, einen offiziellen neuen Weltrekord hat er nicht aufgestellt. Grund sind die Bedingungen des Laufs, sie waren laborähnlich. Der Rekordversuch wurde extra für Kipchoge organisiert in Wien. Da waren die Temperaturen optimal, außerdem wurde die Strecke extra neu asphaltiert. Er hatte spezielle Schuhe und Getränke und sogar Tempomacher, die regelmäßig ausgetauscht wurden, um ihm Windschatten zu geben. Militäroffensive. Im Norden Syriens greift die türkische Armee seit dieser Woche kurdische Städte an. Daran gibt es international viel Kritik. In Köln soll jetzt dagegen demonstriert werden. Kurdische Gruppen haben zur Großdemo aufgerufen. Auch Grüne und Friedensaktivisten wollen mitlaufen. Die türkische Regierung bezeichnet die kurdische Gruppe YPG in Nordsyrien als Terrororganisation und rechtfertigt damit den Militäreinsatz. Blackout. Im US-Bundesstaat Kalifornien wird über die Stromversorgung gestritten. Grund ist, dass der Strom im Silicon Valley für hunderttausende Menschen tagelang abgeschaltet war. Dieser demokratische Politiker ist sauer. Unser Bundesstaat ist die 5th Wirtschaftsnation der Welt, doch wir agieren wie ein Land der dritten Welt. Der Energieversorger hat in den vergangenen 20, 30 Jahren nichts in seine Infrastruktur investiert. Begründung für das Stromabschalten in Kalifornien sind die Waldbrände im Süden des Bundesstaats. Die Stromleitungen laufen fast überall oberirdisch und könnten deswegen neue Feuer auslösen. Abgasskandal. Daimler muss in Europa noch mal hunderttausende Dieselfahrzeuge zurückrufen. Das Kraftfahrtbundesamt sagt, dass in Mercedes-Modellen mit älteren Euro 5 Motoren eine illegale Abgastechnik eingebaut ist. Daimler bestreitet das und will gegen die Rückrufanordnung vorgehen. Seit letztem Sommer musste der Autobauer schon mehr als 700.000 Fahrzeuge zurückrufen. 1 Live. Sektorwetter. Das hat heute auch Wolken und Schauer dabei, vor allem Richtung Münsterland und am Niederrhein. Aber auch zwischen Eifel und Sauerland kann es noch nass werden. Dazu aber schon wärmer. Hagen und Bielefeld schaffen bis 18 Grad, Erftstadt, Kamen und Hennef bis 20. Morgen legen die Temperaturen nochmal zu, bis 24 Grad sind drin. Dazu Sonne, Wolken und auch mal Schauer. Und am Montag erstmal nass, später freundlicher. Stauschau. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Hagen Nord und Hagen West. Mehr als 10 Minuten plus 2 Kilometer Stau. Nochmal die 1 Köln Richtung Dortmund zwischen Hagen Nord und Schwerte. Auch da braucht ihr 10 Minuten länger 4 Kilometer. A1 Osnabrück Richtung Bremen zwischen Bramsche und Holdorf. Plant da mal mit 20 Minuten mehr. Es stockt auf 7 Kilometern. Die A40 Venlo Richtung Duisburg. Die ist zwischen Kempten und Kerken wegen Bauarbeiten gesperrt. Wahrscheinlich noch bis morgen. Und im Moment gibt es 1 Kilometer Stau. Und zum Schluss haben wir noch die A43. Wuppertal Richtung Recklinghausen, zwischen Kreuz Bochum und Recklinghausen-Hochlamark. 10 Minuten plus, es stockt auf 4 Kilometern. 1 Live. Mit Lisa Kestel. Hey Sektor! Na, wie geht's? Also, ich war gestern im Norden unterwegs, das wisst ihr natürlich alle schon, weil ihr mir bei Instagram folgt, und bin dann heute Morgen in Hamburg zum Bahnhof, damit ich auch rechtzeitig nach Köln komme. Es war echt super früh, ich glaube so 7:30 oder so. Steige aus dem Taxi aus und in das Taxi nach mir steigt dann Materia. Ist kein Witz. Und dann war dieser awkward Moment, wo er so ganz freundlich sagte, ja, kann ich dann hier ins Taxi? Ich so, ja klar. Ach, du bist es. Hi. Das Ding ist halt, er kennt mich natürlich nicht. Nur ich kenne ihn. Aber auch das muss mir im Nachhinein gar nicht so peinlich sein, weil, ja genau, er kennt mich ja nicht. Hier ist Sam Smith. I'm done hating myself for feeling. I'm done crying myself away. I gotta leave and start the healing. But when you move like that, I just wanna stay. Love to you is just a game. Not this crazy. There's no way I'm sticking around to find out. I won't lose like that. I won't lose myself. Look what I have done. Dialing up the numbers on you. I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger. I'm hoping that my love will keep you up tonight, baby. How do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure. I'm hoping that my love will keep you up tonight. Tell me, how do you? Leute, seid mal kurz ehrlich, zu euch zumindest. Guckt ihr manchmal auf Social Media, was, keine Ahnung, der Ex-Freund liked, was die Freundin so für Profilen folgt? Kann man ja, ne? Bei relativ vielen Plattformen ganz gut mitverfolgen, was die anderen so machen. Instagram hat diese Woche dafür gesorgt, dass es da jetzt ein bisschen schwieriger wird. Ein Self-Reporter Nikolas Fordonarakis, was haben die gemacht? Ja, die haben eine ganze Funktion abgeschafft. Die wird im Netz gerade so als Stalking-Funktion diskutiert. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist die, dass du oben angezeigt bekommst, was andere Leute liken. Mhm, genau, also neben deinen persönlichen Meldungen, was auf deinem Profil geliked wird, gab es halt diese Funktion, wo man gucken konnte, was deine Leute, denen du folgst, so liken und kommentieren. Finde ich voll überflüssig. Aber warum hat Instagram das gesperrt? Ja, Instagram hat gesagt, dass diese Funktion selbst gar nicht so genutzt wird und ihren Fokus auf die häufigst genutzten Features legen wollen. Das sagt Instagram. Was sagen denn die Leute? Ja, also die meisten finden das erstmal ganz gut, weil man eben halt nicht mehr gucken kann, was du so likest direkt. Also man kann es natürlich noch rausfinden, aber nicht mehr über diese Funktion. Viele haben aber auch erstmal gar nicht mitbekommen, dass die Funktion weg ist. Hab dann aber mal mein Smartphone rausgeholt und den Leuten gezeigt, was da fehlt. Mhm. Und dann kannten doch fast alle die Funktion, zum Beispiel auch Nina aus Krefeld. Ich muss sagen, mich stört es jetzt nicht wirklich, weil ich habe andere Möglichkeiten, um was Interessantes zu finden. Und mich hat das selber gestört, wenn ich gehört habe, dass Freunde bei mir geguckt haben, was ich so like und darauf kommentiert haben, weil es halt sozusagen auch was Privates ist. Also sind alle froh über ein bisschen mehr Privatsphäre? Ja, fast alle. Rubine aus Köln war eine der wenigen, die ich getroffen habe. Die sieht das ein bisschen anders. Ich finde es schade, weil man kann halt nicht mehr seine Freunde stalken und man hat nicht mehr die Inspiration, die man vorher hatte. Inspiration. Okay, es geht ja trotzdem weiterhin über die Startseite zum Beispiel, oder? Ja, genau. Also das sagt Instagram auch selbst. Ich habe aber Kate getroffen, um mal den Kontrast jetzt ein bisschen hervorzuheben, dass in der Realität viele Leute diese Funktion ja anscheinend doch mal wieder genutzt haben oder immer mal wieder. Die war ganz ehrlich zu mir und hat mir erzählt, dass sie schon sehr gezielt unterwegs war mit dieser Funktion und auch nicht so mit so guten Folgen für sich selbst. Aber man stalkt seine Ex-Freunde, wenn es nötig ist. Fühlt man sich dadurch besser oder schlechter am Ende? Im Endeffekt schlechter, weil man sich im Endeffekt doch nur selber depressiv macht und die Scheiße wieder auffüllt, die man eigentlich braucht. Also am Ende doch gut, dass es abgeschafft wurde. Ja, gepflegtes Jein. Also auch wenn man Experten fragt, wer versucht, Dinge über andere herauszufinden, also so eine eher voyeuristische Ader hat, der findet natürlich nach wie vor mit wenigen Klicks heraus, was andere so liken. Man kann es jetzt nur nicht mehr so offen sehen, was deine Freunde liken. Was natürlich jetzt anders ist, vor allem, dass dein eigenes Like-Verhalten nicht mehr so stark den anderen angezeigt wird. Also kleiner Tipp von mir. Es bringt euch nichts, diese Kontrolle über andere Leute. Außer, dass ihr euch am Ende schlechter fühlt. Deswegen lasst das mit dem Gestalke. Es tut euch gut. If I told you, this was only gonna hurt. If I warned you, that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Would you rise up, come and meet me in the sky? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. We'll be right back.

Und 1 Live holt mich in den Sektor. Wunderbar, ich liebe ihn. Live, perfekt. Nico Santos. Keep us safe, keep us safe. 15. März Bielefeld. 16. März Olpe. 17. März Köln. 18. März Dortmund. Und 20. März Münster. Sektor kommt vorbei. Ich werde in die Menge reinspringen. Es wird aber auch schön, weil alle mit ihm mitsingen werden. Der Typ hat selber drauf. Nico Santos. Präsentiert von 1 Live. Stauschau. Es ist 14:30 und hier steht ihr gerade am längsten. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Hagen Nord und Hagen West. 10 Minuten länger, 2 Kilometer Stau. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Kreuz Wuppertal Nord und Langerfeld 2 Kilometer. Dann die A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Hagen Nord und Schwerte 4 Kilometer stocken 10 Minuten plus. Und A1 Osnabrück Richtung Bremen zwischen Neuenkirchenförden und Holdorf 10 Minuten 4 Kilometer. Dann die A42 Dortmund Richtung Kamp-Lintfort zwischen Duisburg-Neumühl und Duisburg-Beek 2 Kilometer Stau 10 Minuten plus. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Kreuz Bochum und Recklinghausen-Hochlamark stockt auf 4 Kilometern 10 Minuten länger. Dann die 61 Mönchengladbach Richtung Koblenz zwischen Kreuz Meckenheim und Grafschaft Ringen 2 Kilometer und A565 Meckenheim Richtung Bonn zwischen Bonn-Hartberg und Tannenbusch nach einem Unfall 20 Minuten länger 3 Kilometer Stau. 1 Live mit Lisa Kestel. Hallo, 14.31 Uhr, müsst ihr auch arbeiten, heute auf dem Samstag. Ach, Lia hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, dass sie ihr Zimmer aufräumt. Ist auch sowas wie arbeiten. Ich finde es am Wochenende eigentlich mal ganz entspannt. Ich kam hier vorhin an. Also wir müssen ja, bevor die Sendung losgeht, schon mal so ein bisschen was vorbereiten. Ne? Also ist ja nicht alles spontan im Radio, so ein paar Sachen aufschreiben und so. Dafür gibt es ein extra Programm. Das habe ich nicht öffnen können. Und so habe ich so ungefähr eine halbe Stunde vorm schwarzen Monitor gesessen und gedacht, ah, wieso geht das denn nicht? Bis irgendwann mein Kollege Nils kam und meinte, ja, du musst den Monitor auch anmachen. So viel zum Thema am Wochenende arbeiten, ist chillig. One kiss is all it takes, falling in love with me. lost in the way you move, the way you feel. Also immer diese falschen Versprechungen. 1 Live Pop. In dem Zusammenhang völlig bescheuert, der Spruch. Adele hatte ja mal gesagt, sie möchte gerne 10 Jahre Pause machen. Ich habe auch gedacht, was kommt denn jetzt? Oh. Also nee, mich hat das damals geschockt. 4 Jahre von dieser 10-jährigen Pause sind jetzt schon rum und angeblich geht alles sehr schnell. Aus 10 Jahren werden 4 anscheinend. Robert Heckler aus dem 1 Live Pop Team ist der hier so rumgackert. Ja. Es gibt ein neues Gerücht. Adele soll ihr Album jetzt schon fertig haben? Ja, eine Promi-Seite hat es gerade getwittert. Adeles neues Album soll schon am 8. November rauskommen, also in 4 Wochen. Das hätte diese Promi-Seite angeblich von irgendwelchen Insidern erfahren. Wow, okay, also irgendeine Promi-Seite hat es getwittert. Klingt jetzt nicht nach der glaubwürdigsten Quelle der Welt. Okay, finde ich auch. Aber es gibt tatsächlich ja einige Hinweise in letzter Zeit und sie verdichten sich, dass Adele was Neues plant. Sie hat es mehr oder weniger ja offiziell angekündigt bei Instagram schon Anfang Mai. Da hat sie zumindest dann so typisch Adele-mäßig im Scherz gesagt, ich arbeite am neuen Album, aber es wird ein Drum-and-Bass-Album. Das hat sie gesagt, um ihren Fans eins reinzuwürgen. Denn auf so einem reinen Drum-and-Bass-Album würde sie ja wahrscheinlich überhaupt nicht singen. Okay, also nach dem Motto, hört auf mich mit dem neuen Album zu nerven. Ja, genau. Aber die Fans haben weiter genervt. Gab dann Fotos von Adele, wie sie in ein Tonstudio geht in New York. Und wir wissen ja alle, was man in einem Tonstudio macht. Ja, singen. Mhm. Dann haben auch noch die Stars angefangen zu nerven. Ryan Tedder, Sänger von One Republic, der hat ja schon mal erzählt, dass er einen Song mit Adele plant letztens und nicht nur mit ihr. Wir haben einen Song mit Beyoncé, Adele und Chris Martin mit Klaviersolo für die Bridge. Das ist ein Angeber. Ja, hat auch hinterher dann gesagt, dass alles nur ein Prank war. Es gibt diesen gemeinsamen Song überhaupt nicht. Aber dann gibt es ja auch noch diesen merkwürdigen Lady Gaga-Tweet. Was hat die denn getwittert? Nur einen Satz vor 2 Wochen. Ich nenne mein neues Album Adele. Ja, seitdem aber keine Erklärung, was Lady Gaga damit gemeint haben könnte. Die Fans glauben, dass sie vielleicht ein Album zusammen mit Adele plant. Vielleicht schreibt sie auch Songs für Adele, könnte ich mir auch vorstellen. Die beiden sind auf jeden Fall BFFs, so privat. Die Fans spekulieren auch schon, wie die Musik von beiden zusammen klingen könnte. Aua. Aber auch ein bisschen gut. Bisschen gut, aber auch ein bisschen das andere gut. Ja, vielleicht denken sie sich auch neue Songs aus zusammen. Also, halten wir mal fest. Adele arbeitet fleißig an neuer Musik, vielleicht mit Lady Gaga zusammen, vielleicht auch mit dem ganz anders. Ryan Tedder hat auch schon mal so getan, als ob er was machen würde. Angeblich soll ihr neues Album auf jeden Fall schon in 4 Wochen rauskommen. Sie hat es aber selber offiziell noch nicht bestätigt. Pop in 1 Live. Wondered maybe they never find me. I've been waiting such a long, long, long time to feel it. Swallowed by the waters around me. I know I took so many wrong, wrong, wrong turns to see it. Whoa. But I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more. And I sat till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. I sit till I can't hear a voice no more. Suddenly this handcuffs. I had to sleep through such a cold, cold, cold night to see it. A grin flies just zipping right where I'm standing. The sunlight cut into the bone, bone, bone. Started the healing. Oh, I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more. And I sat till my lungs were burning. Till I know I'm alive, alive. I sit till I can't hear your voice no more. Suddenly the sun goes up, and I feel my love flooding back again. Yeah. Until the sun goes up, and I feel my love coming up again. Suddenly the sun goes up, and the dark is gone. I can feel my Live mit Lisa Kestels. In 1 live. Und ich habe ganz viel Post von euch bekommen, zum Beispiel voll süß von Tommy über die 0221-567-89-111. Hallo Lisa, ich hatte heute frei, muss aber für einen Kollegen einspringen. Meine Arbeit macht mir aber Spaß. Und wisst ihr was? In dem Moment guckt ihr hinter meinem Computer einen Kopf hoch. Also unser Studio ist aus Glas und hinter der Glastür sitzt Tommy und ist für einen Kollegen eingesprungen hier an unserem Telefon. Also 0221-567-89-111 könnt ihr Tommy direkt selber antworten oder mir auch gerne schreiben, was ihr so heute treibt. Arbeiten oder frei? To be

Jetzt in jedem Nutella-Aktionsglas. Mehr Infos und Rezepte unter nutella.de. Geringer Verbrauch und weniger Emissionen. Mehr Komfort und höhere Leistung. Das Beste aus Diesel und Benziner in einem Kompakt-SUV vereint. Nehmen Sie sich die Freiheit zu beeindrucken. Der neue Mazda CX-30 mit SkyActiv-X Motorentechnologie. Schon ab 239 Euro monatlich. Ohne Anzahlung. Mazda. 1 Live. Think about it. There must be a higher love. Down in the heart or hidden in the stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I'll look inside.